Deutschlandfunk, Europa heute. Geht der Streit zwischen Rom und Italien in eine neue Runde? Das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern ist so vergiftet, der Streit zwischen den EU-Mitgliedern so aufgeladen, dass eine Lösung schwierig erscheint. Und dabei lässt die italienische Regierung inzwischen kein gutes Haar an Emmanuel Macron. Innenminister Salvini unterstützt öffentlich die Proteste der Gelbwesten und fordert die Franzosen auf, sich von Macron zu befreien. Vizepräsident Di Maio spricht davon, dass Frankreich nie damit aufgehört habe, Afrika zu kolonialisieren. Über die italienische Sicht haben wir bereits in Europa heute berichtet. Wie Frankreich mit diesem Streit umgeht, kann uns jetzt unser Paris-Korrespondent Jürgen König erklären. Herr König, was erwidert Macron seinen Kritikern aus Rom? Nichts eigentlich. Er ignoriert, was da kommt, zumindest nach außen hin. Andererseits stichelt er auch schon zurück. Er hat überhaupt nur einmal was dazu gesagt, jetzt am Wochenende bei seinem Besuch in Ägypten. Da sagte er beiläufig, all das sei ja überhaupt nicht interessant. Er werde sich nicht äußern. Eine Antwort sei doch das Einzige, was sie erwarten. Und dann allerdings wünscht er, ohne Matteo Salvini und Luigi Di Maio beim Namen zu nennen, so wörtlich, viel Glück und gutes Agitieren. Das ist natürlich frech, ebenso sein letzter Satz zu diesem Thema, nämlich, dass das italienische Volk der Freund Frankreichs sei und, so wörtlich, politische Führer auf der Höhe seiner Geschichte verdienen würde. Auch seine Regierung dürfte Macron angewiesen haben, das Thema klein zu halten. Die Ministerin für europäische Angelegenheiten hier, Nathalie Loiseau, dass sie nach den Äußerungen von Salvini und Di Maio die italienische Botschafterin einbestellt. Gut, das macht man so, ein offizieller Protest, nicht? Man kann ja nicht so tun, als habe man diese Äußerungen nicht gehört. Auch sie stichelte, es sei nicht ihre Absicht, einen Wettstreit zu führen, wer der Dümmste ist. Also da geht es schon auch etwas härter zur Sache. Jenseits dieser Sprüche aber hört man von offizieller Seite in Paris nichts zum Thema. Aber wie sieht es denn außerhalb des Élysée-Palastes aus? Sind die Attacken aus Rom nicht Wasser auf die Mühlen derjenigen, die Macron stürzen wollen? Absolut. Dass die italienische Regierung also, wie Sie gesagt haben, die Gelbwesten in Frankreich unterstützt, zum Weitermachen auffordert, das finden natürlich etliche Gelbwesten sehr gut. Ein ganz großes Thema innerhalb der Gelbwestenbewegung, wie überhaupt im Lande, sind diese Sätze Salvinis aber nicht geworden. Auch Marine Le Pen vom Rassemblement National hält sich, was das angeht, zurück. Jenseits der radikalen Parteien überwiegt hier die Auffassung, dass diese schrillen Töne aus Italien Teil der Wahlkampfstrategie von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung sind, also für die Europawahl im Mai. Und dass es daher politisch klug ist, die Anwürfe mit Gelassenheit zu nehmen. Nicht ganz so gelassen sieht man das in einigen französischen Unternehmen. Viele haben in Italien investiert, haben Beteiligungen erworben. Bei den französischen Modekonzernen gab es etliche Übernahmen italienischer Firmen. Die Air France ist einer Beteiligung an der Alitalia interessiert, die italienische Regierung verkaufen will oder besser muss. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Lyon und Turin soll gebaut werden. Das heißt, etliche französisch-italienische Projekte hängen von einer guten Zusammenarbeit beider Regierungen ab. Und also gibt es bei vielen Unternehmen schon erhebliche Sorgen, übrigens auf beiden Seiten, also auch bei den Italienern. Heute nun haben die Kritiker der italienischen Regierung Gelegenheit, dem französischen Präsidenten persönlich zu sagen, was sie stört. Wenn sie sich auf Zypern treffen mit den Staats- und Regierungschefs der 7 südlichen EU-Staaten, zeigt sich vor diesem Treffen bereits, wie sich die anderen Regierungen positionieren, Richtung Paris oder eher Richtung Rom? Naja, der Streit zwischen Frankreich und Italien entzündete sich ja an der Flüchtlingsfrage. Seit die neue Regierung im Amt ist, wirft Innenminister Salvini Frankreich vor, seine Grenze zu Italien für Flüchtlinge komplett geschlossen zu halten, in Marseille keine Flüchtlingsschiffe anlegen zu lassen und so weiter. Diese Kritik an der restriktiven Flüchtlingspolitik Frankreichs, die hört man, wenn auch nicht so heftig geäußert, auch von spanischer oder portugiesischer Seite. Auch Griechenland und Malta haben das immer wieder kritisiert. Was das angeht, neigen also andere Regierungen dieser Gruppe durchaus zur italienischen Seite, deren Regierung wiederum in ihrer nationalistischen Grundhaltung doch eher alleine dasteht. Nehmen wir Spanien oder Portugal. Beide Länder sind ja grundsätzlich der EU ausgesprochen zugetan, haben immer wieder gesagt, dass sie sich einer gemeinsamen europäischen Einwanderungspolitik verbunden fühlen. Dafür steht grundsätzlich eher Macron als Salvini. In diesem Punkt neigen sie eher zur französischen Seite. Aktuell kommt noch das Thema Venezuela hinzu. Italien und Griechenland tragen das 8-Tage-Ultimatum einiger EU-Staaten gegen Staatspräsident Maduro nicht mit. Hier stehen sie heute gegen Frankreich, Spanien und Portugal. Besten Dank. Auf Zypern trifft Emmanuel Macron seine Kritiker aus Rom. Danke, Jürgen König, dass Sie uns die Ausgangslage erläutert haben.